Anlässlich des 99. Geburtstages der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk wurden am 24. Dezember an ihrer Bronzebüste im Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Taesong Blumenkränze niedergelegt. Davor lag ein Kranz vom obersten Führer der Partei des Staates und der Armee Kim Jong-un, Vorsitzendem der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzendem des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und oberstem Befehlshaber der koreanischen Volksarmee. An der Veranstaltung nahmen die Funktionäre und Mitarbeiter der Partei, Streitkräfte, Machtorgane, des Ministerkabinetts, der Massenorganisationen und Ministerien, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee sowie die Werktätigen in der Stadt Pyongyang teil. Vor der Bronzebüste wurde ein Blumenkranz im gemeinsamen Namen des ZK der Partei der Arbeit Koreas, des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, des Präsidiums der obersten Volksversammlung der TVRK und des Ministerkabinetts der TVRK niedergelegt. Auch die Massenorganisationen, Ministerien, Truppen der koreanischen Volksarmee und Revolutionsschulen sowie die Partei- und Machtorgane und Werke in der Stadt Pyongyang ehrten mit Blumenkränzen die Generalin vom Gebirge Baekdu.